Die Wolfsdame. Ludwig und Marie, ein junges Bauernpaar, kehrten in der Nacht in ihre schlichte Hütte zurück. Sie hatten den althergebrachten und ermüdenden Frontag auf dem Schloss eines wenig skrupellosen Herrn geleistet. Ludwig setzte sich an den breiten Holztisch und Marie servierte die Suppe in Tonschlüsseln. Marie sagte, man muss noch Holz für diese Nacht besorgen. Ludwig antwortete ihr, dass es im Wald Wolfsrudel gebe und dass die Knechte ihn beim Holzsammeln auf dem Boden des Herrn überraschen könnten. Das neugeborene Kalb von der Kälte geschüttelt mute. Man musste Holz holen, sonst würde das Kalb sterben. Ludwig entschloss sich zu gehen und Marie flehte ihn an, vorsichtig zu sein und sich zu beeilen. Mit einer alten Wolldecke bedeckt verließ Ludwig die Hütte. Der Schnee begann zu fallen, aber die Helligkeit des Vollmondes erhellte seinen Weg zwischen zwei Wolken. Kaum hatte er einige Äste aufgesammelt, hörte er den lang anhaltenden Klagelaut eines Wolfes. Ludwig bekam Angst und die Kälte ließ seine Glieder erstarren. Eine weitere Klage viel näher ließ sich vernehmen. Ludwig ließ das kümmerliche Holz, das er aufgesammelt hatte, und flüchtete hinter einen alten Baumstrumpf. Wenn er hingestreckt liegen bliebe, würde er erfrieren. Er bekreuzigte sich und regte sich auf. Plötzlich sah er eine dunkle Masse, die auf dem verschneiten Boden zu kriechen schien. Und wenn es ein Dorfbewohner wäre, den die Kälte hingestreckt hatte. Ludwig konnte nicht ein menschliches Wesen sterben lassen, ohne ihm zu Hilfe zu eilen. Er ging weiter, sein Blut erstarrte. Es war der Körper eines Wolfes, vom Pfeil einer Armbrust durchbohrt. Ludwig könnte das Tier vollends töten und das Fell dem Herrn bringen, der ihm dafür ein schönes Entgelt geben würde. Trotzdem, ohne zu überlegen, hüllte Ludwig das Tier in die Decke, brachte es in seine Hütte und legte es vor den Kamin unter den Augen der erschrockenen Marie. »Bist du verrückt geworden?« fragte ihn Marie. »Nein«, antwortete Ludwig, »aber ich fühle, dass ich dieses Lebewesen retten muss. Es ist übrigens eine Wölfin.« Ludwig zog den Pfeil aus dem Körper des Tieres, versorgte die Wunde mit Hilfe von Marie, die nicht zögerte, ihr ärmliches Kleid in Fetzen zu reißen und daraus einen Verband zu machen. Beide schliefen völlig erschöpft ein. Ludwig wurde plötzlich durch ein weißes Leuchten, das sich über den Tisch erhob, geweckt. Unter seinen verblüfften Augen verwandelte sich das Leuchten in eine wunderschöne, nackte junge Frau. »Ich bin die Wolfsdame«, sagte sie. »Du hast mir das Leben gerettet. Du hast einen Wunsch frei.« Der Hahn krähte, Ludwig wachte auf. Er hob sich langsam und als er sich dem Kamin näherte, sah er, dass die Wölfin nicht mehr da war. Komme, was wolle. Seine Axt packend geht er nach draußen. Plötzlich sagte eine Stimme zu ihm. Oh, Lümmel, wohin läufst du? Die Waren des Herrn waren da. Weißt du, dass das Stehlen von Holz auf den Ländereien des Herrn verboten ist? Sie nehmen ihn mit und werfen ihn vor den breiten Sessel des Herrn. Dieser, ein Vetter Wanst, schnarchte dumpf, nachdem er gefeiert hatte. Gnädiger Herr, wir bringen Ihnen einen Bettler, der auf Ihrem Besitz Holz gestohlen hat. Hängt ihn auf, spricht der Herr beim Aufwachen. Gepackt von einem unglaublichen Mut, schaute Ludwig dem Tyrannen direkt ins Gesicht und sagte zu ihm, Sie hungern uns aus, Sie stehlen uns unser Leben. Man sollte das Monster sehen, das in Ihnen schlummert. Auf einmal unter den erschrockenen Blicken der Anwesenden verwandelte sich der Herr. Lange Haare wuchsen aus seinen Wangen, scharfe Krallen wuchsen an seinen Fingern, lange Äxten durchbrachen das sabbernde Zahnfleisch. Er wurde gehetzt ohne Pause, so wie die Bestie, die er war. Ludwig war gerettet und hoffte bis an sein Lebensende die Wolfsdame wiederzusehen. Das Ungeheuer, das in jedem von uns schlummert, kann aufwachen, wenn man nicht darauf achtet, es zu beherrschen.